The piano has been drinking, not me, Dan Hicks and the Hot Licks. Und wir kommen zu einer Dame, Laura Satterfield heißt sie. Sie sieht ein wenig so aus wie Blondie mal ausgesehen hat. Dirty Velvet Lie heißt ihre CD und aus dieser CD ein Song, und zwar ein Song, den Jimmy Cliff geschrieben hat. Many Rivers